heißt das, dass dann gar kein, dass es sozusagen nur noch so ein Nachbild ist, der heutige lebendige, sage ich mal, so pathetisch Protestantismus, bei diesem Pfarrer da, der da in den Katharinenkirchen in die Vater-Dokumentationsstreit da mit dem Stefan da im Mailwechsel da so argumentiert, ich sehe Unrecht und da muss ich als Protestant, als Pfarrer gegen dieses Unrecht, das ist mir scheißegal, ob das jetzt gegen den Staat Israel ist oder sowas, was ich sehe Unrecht, da muss also diese, was Jägel als den Impetus der schönen, des Ritters der Tugend bezeichnet. Ich sehe Unrecht, da muss ich handeln. Und sehe ich jetzt hier Unrecht, da sehe ich da Unrecht, da muss ich handeln, da bin ich gefordert. Und dann ist das, was Feuerbach, nur um das auch nochmal reinzubringen, diese Art, wie können wir da heute Religionskritik leisten? Ja, materialistische Religionskritik, das ist ja höchst viele Tausende von evangelischen Mädels, die in irgendeine NGO ihre Karriere machen wollen oder so. Die einfach sowohl Unrecht und Elend lindern wollen, aber wie heißt dann dieser Slogan, jetzt diesmal von der Caritas und nicht von den Evangelien, so ungefähr Hilfe braucht Professionalität oder sowas, ja, so ein Werbeslogan, braucht Profis, ja. Und also diese Auffassung, ich kann das mit der Obrigkeit, ich kann das mit den jeweiligen, also von guten Mächten wunderbar geborgen, ich werde von dem jeweiligen Staat und so weiter, werde ich sozusagen bezahlt, werde ich eingesetzt oder von einer großen Organisation und gleichzeitig kann ich mein gutes Gewissen auch kultivieren und bestätigen, indem ich eben Hilfe leiste und nicht irgendwas, was ich Splitterbomben mitfabriziere oder irgendeinen Scheiß mache, der mich gar nicht interessiert. Also ich kann das miteinander verknüpfen. Und das ist meines Erachtens ein ganz lebendiger treibender Grund für Millionen von Leuten, Schichten, Kinder oder Leute, die halt diesen Lutheranismus sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen haben, ja, mal so patzig gesagt, und die jetzt das ausleben, indem sie halt dann staatsgeleitet und oder in suprastaatlichen Organisationen oder substaatlichen Organisationen halt Gutes zu tun versuchen. Also das ist für mich so eine urevangelische Motivation jetzt in dieser Ausprägung. Und ich denke, dass das nicht eine ganz fremde Sache ist, diese Abendmahlsgeschichten, dass nur das sozusagen Niveauverlust ist, indem die das reflektieren. Und damals hat es die Leute sozusagen auf dieser Ebene der Aneignung des Wortes durch die Bibel ganz anders beschäftigt. Heute liegt das einfach so in der Luft und wird über die Generationen, über diese Erziehung, über diesen Konfirmationsunterricht, in diesem ganzen Kram wird das halt weitergegeben und hat sich sedimentiert. So denke ich, und da wäre so Religionskritik anzusetzen. Es ist nicht einfacher, es ist schwieriger geworden eigentlich. Aber es stirbt nicht einfach ab, oder es ist nicht einfach absurd geworden. Also